aus Ungarn. Mit ihren Wagen durch ganz Europa gerollt. Einem Volk einer Rasse gehören sie nicht an. Dass sie Bastarde sind, sieht man ihnen sofort an. Euch Paradies wird es wohl ewig geben und ewig danken wir euch.